Adieu? Und wohin? Amerika. Ich gehe nach Amerika. Das ist weit weg. Ja, da will ich Sie nicht aufhalten, junger Mann. Natürlich. Das verstehe ich. Kann ich auch ihr Adieu sagen? Ulrike. Susanne. Kannst du für einen Augenblick? Danke. Und da ist noch etwas. Ich verdanke Ihnen sehr viel. Und da möchte ich nicht, dass noch etwas zwischen uns steht. Jetzt, wo ich gehe. Was soll denn zwischen uns stehen? Lassen Sie es mich aussprechen. Der Abend damals. Mit Zhong Bong. Von welchem Abend sprechen Sie? Die Soiree, mit der Sie Zhong Bong in Mainz begrüßten, als ich mit Ihrer Frau... Moment! Von welcher Soiree sprechen Sie? Das große Diner, mit dem Sie Zhong Bong... Als ich mit ihr in den Keller... Es hat nie ein Diner mit Zhong Bong in diesem Haus gegeben. Vielleicht sind Sie ein bisschen durcheinanderfallt. Sie müssen da etwas verwechseln. Könnte ich Sie noch einmal sehen? Das ist schwierig. Eigentlich sollte sie so wenig wie möglich. Geh, Susanne, spiel uns doch noch etwas. Sie muss viel Ruhe haben. Gehen wir trotzdem hinein zu ihr. Ist schon lange? Es gab immer schon gewisse Anzeichen. Ich lasse niemanden mehr an sie heran. Sie braucht absolute Ruhe. Nur das kann ihr helfen. Man muss sie vor sich selber schützen. Den ich dir bringe. Da sind Sie endlich. Ich möchte Adieu sagen. Sie wollen weg? Vielleicht könnten wir zum Abschied einen Tee zusammen trinken. Einen Tee? Ist das nicht zu anstrengend für dich, Ulrike? Aber wieso denn? Ganz und gar nicht. Komm, setz dich. Setz dich, Ulrike, hier. So. Ja, so ist recht. Ganz ruhig. Und wir wollen es auch nicht zu lange ausdehnen. Und wo ist der Tee? Susanne bringt ihn. Es scheint kalt zu sein draußen. Durch die Schneeschmelze waren die Rheinwiesen überflutet. Jetzt hat es gefroren und die halbe Stadt ist auf den Beinen. Beziehungsweise auf den Schlittschuhen. Nehmen Sie Milch, Veit? Schlittschuhlaufen wäre schön. Nur so müsste man sich fortbewegen können. Das hilft gegen Kummer, junger Mann. Erkundigen Sie sich doch einmal bei dieser jungen Dame. Vielleicht lässt sie sich von Ihnen aufs Eis führen. Mama! Bin ich verrückt, Fall? Er möchte Adieu sagen. Er verlässt uns. Er geht nach Amerika. Wissen Sie... Es wäre doch ein Davonlaufen vor den Widersprüchen. Und sagten Sie nicht immer, Herr Rebmann, es gelte, Sie auszuhalten, sich Ihnen zu stellen? Der Fortschritt ist eine Schnecke. Sagten Sie das nicht? Die Mühen der Ebenen. Aber ich dachte, Sie wollten... Kommen Sie doch wieder zu uns. Rebmann wird mit Jean Beau sprechen. Und Sie kommen morgen wieder an Ihren alten Platz. Das ist schön. Endlich einmal wieder einen Tee. Ulrike, du weißt, du musst dich schonen. Ich gebe dir ein paar Tropfen hinein. Nein, nicht wieder dieses Zeug. Komm, keine Faxen. Ich trinke nicht. Jetzt sind wir ganz brav. So ist das schön. Ich sag's ja. Man muss konsequent sein. Gehen Sie nicht weit. Bleiben Sie. Es wird alles wie früher. Im Sommer haben wir wieder Ausflüge und Picknicks. Und Sie spielen für uns. Komm jetzt. Es war wohl etwas viel für dich. Komm jetzt. Ich bring dich zu Bett. So. Lass mich doch noch ein wenig bleiben. Was geht hier vor, Susanne? Sie haben alles zerstört. Gehen Sie fort, weit fort. Hier ist alles verwüstet. Als ich damals auf Sie einstach, als ich Ihre Hemdbrust blutig zu färben begann, da war es nur Zufall, dass nicht ein richtiges Messer zur Hand war. Ein Messer, das uns vor Ihnen bewacht hätte. Sehen Sie nicht, was mit Ihrer Mutter geschieht? Gehen Sie weit fort! Ich glaube, das werde ich noch ein wenig aufschieben. Wir werden uns mit Sicherheit wiedersehen. Dem Marcel Rebmann. Sie haben es sich also anders überlegt, junger Mann? Ich möchte Ihnen einen Plan unterbreiten. Ausgehend von der Tatsache, dass die Stabilisierung der Verhältnisse noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass die Polizei ihrer Aufgabe gewachsen wäre, müsste es also darum gehen, die Bevölkerung in die Jagd einzubeziehen. Da nun aber die arme Klasse daran offensichtlich kein Interesse hat und auch nicht haben kann, kämen nur die Besitzenden in Frage. Und wie wollen Sie das anstellen? Die Friedensrichter hätten eine bestimmte Anzahl von geeigneten und kooperationswilligen Personen für die Aufgabe zu gewinnen und ihnen zu melden. Der Rest würde, da offenbar Nachrichten aus dem Erdtaler Hof nach draußen sickern, allein in ihrer Hand liegen. Angenommen, und es besteht durchaus Grund zu dieser Annahme, Bückler operiere zurzeit hauptsächlich im Kanton Obermoschel, so wären die Friedensrichter anzuweisen, eine bestimmte Anzahl von diesen ausgesuchten Personen zu melden. Sie würden dann von ihnen Briefe bekommen, die Anweisungen enthalten, was sie zu tun hätten. Sie dürfen sie aber erst öffnen, wenn sie ihnen das Zeichen durch einen weiteren Brief geben. Was also, wann und wo geplant ist, weiß niemand außer ihnen. Und mir. Denn ich werde ihnen einen Brief bringen lassen, der ein Blatt enthalten wird, auf dem nur ein einziges Wort steht. Ein Ortsname. Lauschied beispielsweise oder Lettweiler. Sehr gut. Holen Sie sich Geld, ein Pferd, was Sie brauchen. Ich habe verstanden. Wir fischen nicht mit der Angel, sondern mit dem Netz. Ich sorge für das Netz. Sie sagen mir, wo der Fisch steht. Wollen Sie nicht schlafen gehen? Bringen Sie mich hinaus. Ich kann mich immer noch nicht orientieren in diesem Bau. Neulich nachts bin ich 2 Stunden in den Gängen umhergeirrt. Er hat nicht mehr lange da oben. Aber diese Fressen entwickeln einen eigentümlichen Charme, wenn man lange genug hineinsieht. Eine hinkende Anmut, eine dreckige Schönheit, eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, doch, Anziehungskraft. Ein gewisser Lichtenberger hat mich angesprochen. Er wird Ihnen noch schreiben. Ich soll ihm eine Begegnung mit dem Schinderhannes vermitteln. Niemand wird zum Verbrecher geboren, sagt Herr Lichtenberger. Nicht konterrevolutionär sei das Verbrechen, sondern ein Irrtum, also heilbar. Heilbar. Hier entlang, bitte. Wenn der Schinderhannes Türen einrennt und Häuser stürmt, dann, weil sie ihm schon immer verschlossen waren. Nicht verrammeln solle man sie vor ihm, sondern öffnen. Die Gesellschaft habe ihn ausgegrenzt. Er, Lichtenberger, hole ihn wieder in die Gesellschaft herein. Er werde ihm Arbeit geben und, was noch wichtiger sei, er werde ihm Vertrauen schenken. Gerade an jemandem wie Bückler müsse sich die neue Zeit bewähren. Wenn es eine Herausforderung für die Revolution gäbe, dann stelle sie der Schinderhannes dar. Herr Lichtenberger will ein Zeichen setzen. Der geläuterte Verbrecher als Kronzeuge der Revolution. Na endlich, Generalkommissar. Ja, also. Ja. Gute Nacht und viel Glück. Schlafen Sie, Generalkommissar. Die Toten sind tot.